Kundgabe 4943. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.07.1950. Göttliche Offenbarungen verpflichten. Nahes Ende. In der Wahrheit von mir unterrichtet zu werden, ist ein Gnadengeschenk, das auch verpflichtet. Wer von mir aus reich gesegnet ist, der soll von seinem Besitz abgeben an den Nächsten, ansonsten er nicht meiner Liebe und Gnade würdig ist. Und wer von meiner Gnade überschüttet ist, der ist selbst stets bereit, sich mitzuteilen und die Mitmenschen zu beglücken, wie er selbst beglückt ist. Wer meine Gnadengabe empfängt, der steht auch in der Liebe und gibt weiter, was er empfängt. Daraus geht hervor, dass, wenn ich mich offenbare, denn meine Offenbarungen sind außergewöhnliche Gnadengaben, ich auch will, dass sie Verbreitung finden, weil sie von ungeheurem Wert sind für die Entwicklung der Seele. Begreifet es, ihr Menschen, dass mein Wort für euch das sicherste Mittel ist, zur Erreichung eures Zieles, auf Erden, vollkommen zu werden. Mein Wort darf also nicht gering gewertet werden, es darf nicht das lebendige Wasser im Sande versiegen, sondern ihm muss ein Flussbett geschaffen werden. Es muss weiterfließen, auf dass sich viele an dem Lebenswasser laben können, das dem Urquell meiner Liebe entströmt. Wenn ich mich selbst einem Menschen offenbare, so heißt das, dass ich ihm einen Beweis gebe meiner Existenz und meiner Verbundenheit mit dem Menschen, der in seiner Liebe nach mir verlangt. Ich offenbare mich ihm, ich lasse ihn gleichsam meiner Gegenwart bewusst werden, ich gebe mich ihm zu erkennen. Wer aber selbst mich erkannt hat, der gibt auch seinen Mitmenschen ein Zeugnis von mir. Und das ist es, was jede Offenbarung bezwecken soll, den Glauben an mich zu erwecken oder zu stärken. Und da ich um die Seelen aller meiner Geschöpfe ringe, da ich alle gewinnen will für das ewige Leben, sollen auch alle Menschen von mir Kenntnis erlangen. Sie sollen wissen, dass sich die ewige Gottheit einem jeden Menschen gegenüber äußert, weil alle Kinder ihrer ewigen Liebe sind. Darum also soll jeder Offenbarung meinerseits Erwähnung getan werden, und die Mitmenschen werden, ihrem Lebenswandel gemäß, daran glauben oder nicht, weil die Aufwärtsentwicklung der Seele eine Angelegenheit des freien Willens ist. Wer viel empfängt, der soll auch viel austeilen. Ist nun der Empfänger meines Wortes für eine Lehrtätigkeit bestimmt, so wird das Gnadenmaß unerschöpflich sein. Denn nun ist er als Mittler zwischen mir und den Menschen tätig. Er hat eine Mission zu erfüllen, ein umfangreiches Wissen weiterzuleiten, dessen Verbreitung nun notwendig geworden ist, um die große geistige Not zu vermindern. Es betrifft dieses Wissen die Bereinigung meiner schon sehr verbildeten Lehre und gleichzeitig die Notlage der Menschen, die sich in der letzten Zeit auf dieser Erde bewegen und durch ihre mangelhafte Erkenntnis in einem bedauernswerten Zustand sind, die durch einen meinem Willen widersprechenden Lebenswandel und durch irregeleitetes Denken in größter Gefahr sind, am Ende verloren zu gehen für ewige Zeiten. Durch Zuleiten der Wahrheit und durch Mahnungen und Warnungen können noch willige Menschen auf den rechten Weg geführt werden. Und dies ist die Mission dessen, der von mir belehret wird, der durch das innere Wort Mittler ist zwischen mir und den Menschen. Darum umfasset das Wissen, das jener Mittler empfängt, erstmalig das reine Evangelium, die unverbildete Liebelehre, die ich als Mensch Jesus auf Erden selbst den Menschen nahebrachte, um sie von dem Wege des Verderbens, auf dem sie wandelten, zurückzuführen auf den Weg des Heils. Wieder soll den Menschen das Evangelium so rein verkündet werden, wie es einst von mir ausging. Und darum muss ich wieder mein Wort von oben den Menschen zugehen lassen. Sie müssen es direkt von mir empfangen wenn auch durch Menschenmund vermittelt, weil die zur Zeit verbildete Lehre als Mittel meines Gegners angewendet wird und daher mehr Schaden stiftet als geistigen Erfolg für die Seele. Ich weiß es, wie notwendig es ist, den Menschen die reine Wahrheit zuzuführen. Und ich segne jeden, der in der letzten Zeit vor dem Ende als mein rechter Jünger, als Apostel der Endzeit für die Verbreitung der reinen Lehre sich einsetzt, der den Kampf führen will gegen den Irrtum und die Lüge und sich mir dafür zur Verfügung stellt. Und so ist also das Zuleiten des reinen Evangeliums zur Erde durch das innere Wort eine große Offenbarung meiner selbst. Denn ich selbst bin das Wort, und was von mir ausgeht, muss mich auch bezeugen als das, was ich bin. Mein Wort ist jedem erkenntlich, der es erkennen will. Zudem aber ist das Ende nahe. Und dieses will ich den Menschen durch Seher und Propheten ankündigen. Also benötige ich wieder Menschen, die es von meinem Geist getrieben den Mitmenschen immer wieder vorstellen, dass die letzte Zeit gekommen ist. Sie sprechen nicht von sich selbst. Sie reden in meinem Auftrag. Als meine Sendboten, und auch diese Mission ist wichtig, sollen doch die Menschen aufgestört werden aus ihrer Ruhe und hingewiesen auf die Zukunft, die für jeden Einzelnen entscheidend ist, für die Ewigkeit. Meine Diener auf Erden werden nicht sehr viel Erfolg haben. Dennoch sollen sie rastlos tätig sein und keine Gelegenheit meines außergewöhnlichen Wirkens, meiner Offenbarungen Erwähnung zu tun, versäumen. Sie sollen als rüstige Arbeiter im Weinberg des Herrn jeden Tag nützen, denn es drängt die Zeit. Das Ende ist nahe, so nahe, wie ihr es nicht zu glauben vermögt. Darum rufet einem jeden zu, schaffet und wirket, solange noch Tag ist, denn die Nacht kommt, wo ihr nicht mehr wirken könnt. Amen.